Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, Kim Yong-nam, richtete am 13. Februar an den neuen Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, ein Glückwunschtelegramm. Darin äußerte er die Erwartung davon, dass sich die Beziehungen zwischen der DVRK und der BRD im Einklang mit den gemeinsamen Interessen der Völker beider Länder entwickeln werden, und wünschte dem neuen deutschen Bundespräsidenten viel Erfolg bei seiner Arbeit für die Entwicklung und das Gedeihen Deutschlands.